Sie kamen. Ein, zwei, drei Reiter, dann ein ganzer Haufen, dann wieder einer, der Trompeter, dann der Fähnrich, ein dicker Mann mit lustigem Gesicht, der junge Offizier, neben ihm noch einer. Sie erzählten sich etwas, lachten laut und zielten mit der Hand nach einem Raben, der über die Straße flog und sofort abschwenkte. Dann kam ein Frauenzimmer angeritten, an jeder Seite ein Reitknecht. Das war die Person, die der Oberst bei sich hatte, ein ausnehmend schönes Mädchen. Es drehte sich um und rief etwas hinter sich. Und dann kam der Oberst. Er sah aus, als wenn er wenig getrunken und gut geschlafen hatte. Er klopfte mit seiner rechten Hand, die in dem gelben Stulphandschuh steckte, seinem Apfelschimmel den Hals. Wulf sah ihn sich genau an, denn er wollte das Gesicht für immer im Gedächtnis behalten. Dann nahm er den Mann auf das Korn, gerade in dem Augenblicke, als der Oberst ihm das volle Gesicht zudrehte. Er zielte auf die Brust, aber dann ging er tiefer, und so wie es knallte, sah er durch das Feuer, dass der Mann beide Arme über sich warf und nach der Seite klappte, und gleich darauf hörte er ihn schreien: »O Jesus!« Und hinterher quietschte das Frauenzimmer auf. Aber da war der Bauer schon ein Ende weiter. Er hatte sich vorher genau überlegt, wie er es machen musste, damit ihn keiner zu sehen bekam. Als das Schreien und Rufen losging und ein Dutzend Schüsse in den Ellernbusch gefeuert wurden, in dem er gelauert hatte, da hatte er schon den Abstich und ein tiefes Flatt hinter sich. Von einem Birkenbusche nach dem anderen kriechend kam er zu dem Anberg, von dem aus er nach der Straße hinsehen konnte. Er musste lachen, wie sie da hin und her ritten und durcheinander jagten, gerade als wenn sie das zum Vergnügen taten. Und jetzt lachte er hellwege auf, denn drei Reiter, nein vier, die in das Moos hineinjagten, waren auf einmal weg und das Wasser spritzte auf. »Dafür ist es eigentlich heute Morgen zu frisch«, sagte er vor sich hin und schüttelte den Kopf, als noch drei Reiter in das Bruch ritten. Zwei sanken gleich ein und kehrten um, der eine aber, der einen Schecken ritt, kam beinahe bis zur Heide, aber da brach das Pferd ein, der Ritter schlug in den Morast, dass es nur so quatschte, und das Pferd trabte ledig weiter. Wulf sprang auf und kroch gebückt von einem Machangelbusch zum anderen, bis er weit genug war. Er sah noch, dass mehrere Reiter abstiegen und zu Fuß in das Bruch gingen, dann aber lief er, was er konnte, bis er da war, wo der Schecke stand, hin und her trat und nicht recht wusste, was er machen sollte, um aus dem Morast herauszukommen. Als er den Bauern sah, prustete er freundlich, und in aller Gemächlichkeit konnte Wulf ihn packen und an einem Busche anbinden. Er blieb so lange hinter einem Machangel liegen, bis der Zug sich wieder aufmachte. Ungefähr konnte er zählen, wie viele Pferde es waren. Der Apfelschimmel ging ledig, und das Frauenzimmer war auch nicht mehr beritten, denn der verrückte rote Hut, den sie aufhatte, war jetzt auf einem Wagen zu sehen. Der Bauer nickte. Er wusste, dass er seine Sache gut gemacht hatte. Er lauerte so lange, bis der Zug im Walde verschwunden war, und dann noch eine Viertelstunde. Dann ging er vorsichtig dahin, wo er die Büchse versteckt hatte, lud sie aufs Neue und kroch dahin, wo der Reiter so schwer gestürzt war. Er fand ihn gleich. Der Mann hatte den Kopf auf der Brust und rührte sich nicht mehr. Er hatte sich das Genick abgestürzt. Es war kein gemeiner Reiter, sondern ein Wachtmeister. Wulf nahm ihm den Gürtel ab, schnitt die Jacke auf und dann lachte er vor sich hin. 11 Dukaten hatte der Kerl in der Rückenbahn eingenäht, 7 auf der Brust und in der Tasche hatte er 3 Taler und noch mehrere Schillinge. Zudem hatte er ein sehr schönes Dolchmesser außer dem Säbel an seinem Gürtel. Das Messer nahm Harm an sich, den Säbel ließ er liegen, aber die beiden langen Pistolen, die er in der Satteltasche des Pferdes fand, behielt er. Als er in dem Holster noch weißes Brot, eine Flasche Schnaps, ein gebratenes Huhn und Salz fand, war er vollends zufrieden. Er setzte sich neben das Pferd, frühstückte in aller Ruhe, gab dem Schecken das Brot, das er aus Bissendorf mitgenommen hatte, schlug sich die Pfeife an, rauchte sie langsam zu Ende und ritt dann in schlankem Trabe nach Hause. Schon von Weitem wurde er gewahr, dass seine Frau nach ihm aussah. Sie lachte und weinte durcheinander, als sie ihn sah. »O Gott, Harm«, ruf sie, »kein Auge habe ich zugetan die ganze Nacht. Gott sei Lob und Dank, dass du wieder da bist. Was hab ich mich gebangt? Aber wo hast du den Schecken her? Wo sind unsere Pferde?« Ihr Mann lachte lustig auf. »Tja, Mädchen, die habe ich ihnen lassen müssen, aber ich habe sie gut bezahlt gekriegt. Sieh an!« Er hielt ihr das Geld hin. »Aber jetzt bin ich hungrig wie ein Wolf. Solchen Hunger habe ich lange nicht gehabt. Gestern bin ich vor Ärger nicht zu meinem Recht gekommen. Was macht denn der Junge? Hat sich denn sonst irgendetwas Besonderes begeben?« Er war so aufgekratzt und hatte so blanke Augen, dass seine Frau sich über ihn wundern musste, und die Angst, die sie den Tag vorher und die Nacht gehabt hatte, schlug bei ihr in lauter Freude um. So wurde es ein Tag, wie er auf dem Hof lange nicht mehr gewesen war, so viel Lachen und Flöten gab es. Harm trug seinen jungen Huckepack, ließ ihn auf den Knien reiten und sang ihm dazu das Lied vor, das der Trompeter den Morgen geblasen hatte. Ein Reiter kam auf den Hof. Es war Drewes. »Hast du das Neueste schon gehört?« fragte er Wulf leise, und Grief lachte dabei wie ein Scharfrichter. »Heute Morgen ist der Weimarsche Oberst, oder was er sonst ist, hinter Bissendorf bei der alten Wolfskuhle aus den Buschen totgeschossen. Das heißt, ganz tot ist er nicht gleich gewesen. Sie haben ihn noch bis Hope gefahren, und da ist ihm die Puste ausgegangen. Ich habe die Geschichte in Mellendorf gehört. Und ein Wachtmeister und ein Reiter sind noch dazu im Bruche ersoffen, als sie hinter dem Scharfschützen hersuchten. Die Dölmer hätten da wegbleiben sollen.« Er sah den Wolfsbauern von der Seite an. »Deine Pferde bist du losgeworden, habe ich gehört. Der Knecht sagt, du hast sie gut bezahlt gekriegt. Das ist ja das reine Wunder. Mir haben sie zwei vor dem Pfluge weggenommen und noch nicht einmal ein Gott vergelt's dafür gegeben. Schönes Wetter heute. Ich glaube aber, dass es über Nacht umschlägt. Na, tschüss auch.« Er tat so, als ob er gehen wolle, drehte sich aber noch einmal um. »Na, ekelst du dich jetzt noch vor mir, dass ich mir damals den Krückstock blutig gerissen habe? Sei mal ruhig, brauchst nichts zu sagen. Und ich will auch nichts gesagt haben. Geschäft ist Geschäft. Wir sind keine Leute, die sich etwas schenken lassen, aber umsonst geben wir auch nichts her. Und dass du es weißt, übermorgen wollen wir darüber sprechen, wie es jetzt hier werden soll. Einer für alle und alle für einen muss es heißen, sonst gehen wir allesamt vor die Hunde. In Wettmar haben die Schandkerle zwei Bauerntöchter mit Gewalt verunehrt. Im Berghof haben sie einen Häusling so mit Schlägen zugedeckt, dass der Mann daran gestorben ist. Deshalb wollen wir auf dem Hingstberge zusammenkommen, übermorgen um 9 Uhr, von jedem Dorfe um das Bruch herum einer oder zwei. Für Ödringen musst du kommen, denn der Burvogt hat seinen bösen Husten. So, was ich noch sagen wollte. Die Schwefelbande, die gestern in Bissendorf lag, kommt hier nicht wieder her. Sie sind froh, wenn sie erst hier weg sind, denn der papistische General, Till oder so ähnlich heißt er, ist ihnen auf der Naht. Wollen hoffen, dass er hier nicht vorbeikommt. Addern und Schnaken sind zweierlei, aber Gift haben sie alle beide. Er sah ihn von der Seite an. »Also brauchst du keine Bange haben, dass sie das Geschäft reut und dass du das Geld wieder hergeben musst und den Schecken, den du dazugekriegt hast. Aber das Pferd sieht zu dummerhaftig aus. Ich würde es ein bisschen auffärben, sonst lachen dich die Leute aus, wenn du damit pflügst und sagen, der Wolfsbauer pflügt jetzt mit einer schwarzbunten Kuh. Na, denn also bis übermorgen.« Damit ging er. Harm tat, wie Drewes ihm geraten hatte, und am Abend war der Schecke ein Rappe. Er war kaum mit der Arbeit fertig, da war der Engelser wieder da. »Mensch«, sagte er, »du musst mithelfen. Eben kommt von Wiekenberg Botschaft, dass an die 30 Kerle durch das Bruch ziehen. In Wiekenberg haben sie einen Hof angesteckt und die Leute lahm und krumm geschlagen. So 50 bis 60 Leute kriegen wir zusammen. Auf zum fröhlichen Jagen!« Der Wolfsbauer machte ein verdrießliches Gesicht. Er hatte geglaubt, sich so recht ausschlafen zu können, und nun konnte er wieder die Nacht um die Ohren schlagen und wie ein Wolf im Busche liegen. Und dann seine Frau, so lustig war sie seit langer Zeit nicht gewesen. Ihre Augen lachten man so, wenn sie ihn ansah, und die Backen hatte sie wie damals, ehe ihr das Unglück zustieß. Außerdem, wer weiß, wohin die Leute, von denen Drewes redete, zogen? Und schließlich, sie hatten ihm ja nichts getan. Das mit dem Obersten, das war etwas anderes. Der hatte ihn in das Gesicht geschlagen. Aber aus dem Hinterhalte Leute über den Haufen schießen, mit denen er gar nichts vorgehabt hatte, das war ihm nicht nach der Mütze. »Weißt du was, Drewes«, sagte er, Ich kann den Kopf nicht halten. Ich habe die ganze Nacht draußen aufgesessen und den Tag über in Moor und Heide zugebracht. Und meine Frau, du weißt ja, wie sie ist. Zum ersten Male seit damals ist sie wieder wie vordem. Heute kann ich nicht von ihr fort. Ich habe genug Sorgen um sie gehabt das ganze Jahr. Und ob ich nun dabei bin oder nicht, davon wird der Brei auch nicht dicker, zumal ich kein Pferd habe, auf das ich mich verlassen kann. Lass mich dabei lieber weg, heute wenigstens. Der Engelser sah ihn von der Seite an. Ist wahr, du siehst aus, als wenn dir der Kopf nach dem Bette hängt. Na, wir werden auch so mit ihnen fertig werden. Vielleicht, dass du morgen früh nachkommst, denn wir wollen gleich los, damit wir sie vor Tau und Tag in die Mache kriegen. Aber das nächste Mal rechnen wir auf dich. Bedenke, wenn du uns nicht hilfst, meinst du, dass ein anderer für dich die Finger rühren wird? Du hast es doch schon genug ausgestanden, als dass du noch erst warten willst, bis dir wieder einer was tut, ehe du zuschlägst. Tote Füchse beißen nicht mehr, aber wie du willst. Und denn adschüss auch. Harm wurde ordentlich das Herz leicht, als Drewes fort war, und als er in das Haus ging, pfiff er das Lied vor sich hin, das die Reiter am Morgen gesungen hatten. Nichts Schöneres kann mich erfreuen, als wenn der Sommer angeht, da blühen die Rosen im Garten, Juja im Garten, Trompeter die Blasen ins Feld.